Jetzt nur nichts falsch machen, das scheint die Devise im Weißen Haus. Extrem vorsichtig die erste offizielle Stellungnahme noch am Samstag. Man beobachte die Entwicklung und habe Meldungen über Unregelmäßigkeiten zur Kenntnis genommen. An mehreren Orten in den USA machten vor allem Exil-Iraner ihrem Ärger Luft. Wo ist meine Stimme, fragten Demonstranten in Los Angeles, New York, Dallas und Washington. Für das Weiße Haus wäre vermutlich alles einfacher gewesen als dieses Ergebnis. Ein Votum für Mousavi sowieso, es hätte einen möglichen Neubeginn in den bilateralen Beziehungen erleichtert. Insofern sind Medienberichte über eine allgemeine Enttäuschung im Weißen Haus nachvollziehbar. Selbst ein klares, unumstrittenes Votum für Ahmadinejad wäre für den zukünftigen Kurs Washingtons berechenbarer gewesen als ein Ergebnis, das im Iran selbst angezweifelt wird. Gestern war es dann Vizepräsident Joe Biden, der zum Gesicht für die offizielle Reaktion der USA wurde. Der Joe Biden, der als langjähriger Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss des Senats an Erfahrung kaum überboten werden kann, der seit Januar als Vizepräsident jedoch ausgesprochen zurückhaltend agiert hat. Als Bühne wählte Biden Meet the Press, die allwöchentliche Sonntags-Polit-Talkshow von NBC. We don't have all the details. It sure looks like the way they're suppressing speech, the way they're suppressing crowds, the way in which people are being treated, that there's some real doubt about that. Wir kennen noch nicht alle Einzelheiten, begann Biden vorsichtig, doch die Art und Weise, wie mit Demonstranten umgegangen wird, lässt allgemein Zweifel aufkommen, fuhr er fort. Nachfrage: Ist Ahmadinejad der gewählte Präsident Irans? So wurde es erklärt und wir müssen das zunächst akzeptieren, doch es gibt eine Menge Fragen. Als Senator war Biden bekannt, als jemand, der nur selten Mikrofonen und Kameras aus dem Weg ging und in Interviews schnell deutlicher wurde, als es vielen in seiner Partei lieb war. Für ihn ist eine zentrale Frage: Ist dieses Votum die Antwort des iranischen Volkes auf das Gesprächsangebot von US-Präsident Barack Obama, zuletzt formuliert in seiner Kairo-Rede an die Muslime der Welt? Wir werden über vieles reden müssen. Wir sind bereit, auf der Basis gegenseitigen Respekts voranzugehen. Das ist die Frage. Ist dies Ergebnis der Wunsch des iranischen Volkes? Wir hoffen, dass alle Stimmen fair gezählt wurden, doch wir wissen es noch nicht. Das Gesprächsangebot der internationalen Gemeinschaft, der fünfständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat und Deutschlands stehe. Wir machen mit, sagte Biden wörtlich, wir stehen bereit. Gespräche sind keine Belohnung für gutes Benehmen. Unsere Interessen sind noch immer dieselben. Wir wollen, dass der Iran erstens keine Atomwaffen anstrebt und zweitens aufhört, den Terror zu unterstützen. Joe Biden ist sich sicher, Barack Obama wird als Präsident derjenige sein, der Iran die nukleare Option verweigert. Nicht ermöglicht. He's going to be the president that stopped it, God willing. We are not going to allow Iran to go nuclear. Doch Fragezeichen bleiben, nicht nur in Bezug auf die Resultate im Iran, auch in Washington. Wie umgehen mit einem Präsidenten, dessen legitime Wahl im eigenen Land angezweifelt wird, der keinen Hehl macht aus seinen anti-israelischen Ansichten?